HR2 Kultur. Archivschätze. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich begrüße Sie zu unseren Archivschätzen heute. Hans-Werner Richter, 1908 auf der Insel Usedom geboren, arbeitete zunächst als Buchhändler und für Verlage. Ab 1946 gab er mit Alfred Andersch die Zeitschrift Der Ruf heraus. Kurz darauf gehörte er als Initiator des ersten Treffens zu den Mitbegründern der Gruppe 47. Er veröffentlichte zahlreiche Romane. 1993 starb er in München, wurde aber in Usedom begraben. Im Jahr 1953 reist der Schriftsteller Hans-Werner Richter mit der Bahn quer durch Europa nach Triest. Eine Stadt, die historisch, multinational, multikulturell und multilingual geprägt ist. Man spricht dort Italienisch, Slowenisch, Kroatisch, Deutsch und durch die Besatzungsmächte auch Englisch und Amerikanisch. In dieser Stadt, die nach 1945 in zwei Zonen aufgeteilt ist und von den Alliierten und von Jugoslawien besetzt wird, sucht Hans-Werner Richter nach politischen Zukunftsperspektiven. Triest. Einer der neuralgischen Punkte Europas. Umstritten von Italien und Jugoslawien, ein Sorgenkind der alliierten Politik, ein Punkt, von dem die Triestiner sagen, heißes Eisen, das man nicht anfassen darf. Ein neuralgischer Punkt von vielen. Da ist Berlin und da ist Wien und da ist Triest. Ich sitze im Kurswagen nach Triest. Wenn der Zug nicht fährt, wird der Kurswagen rangiert. Er wird rangiert in Österreich und er wird rangiert in Italien. Ich sehe den rangierenden Eisenbahnern zu und ich denke, verdammt, hoffentlich lassen sie dich nicht auf irgendeinem Abstellgleis stehen oder fahren dich sonst wohin. Doch erst die italienischen Eisenbahner rangieren mit Leidenschaft und innerer Anteilnahme. Zahlreiche Beamte laufen durcheinander, schwenken ihre roten Fahnen, springen über die Gleise und pfeifen durcheinander. Der Zug kommt in Udine an und der Kurswagen ist immer noch unterwegs nach Triest. Welch eine Organisation, denke ich. Es ist 8 Uhr abends. Ich bekomme Sehnsucht nach einem Espresso. Draußen muss ein hoher Beamter, vielleicht ein Minister, in den Zug steigen. Zahlreiche gut gekleidete Zivilisten stehen devot auf dem Bahnsteig herum. Bunt gekleidete Karabiniere heben die Hand an den Hut. Ein paar höhere Offiziere sehen dem einsteigenden älteren Herrn mit zusammengesetzten Hacken nach. Ich habe an der Grenze ein paar Lire eingewechselt. Ich nehme die 200 Lire, steige aus und gehe in das Bahnhofsrestaurant. Dort stehe ich an der Theke, ohne den Zug aus den Augen zu lassen. Das ewige Rangieren hat mich misstrauisch gemacht. Plötzlich sehe ich draußen meinen Zug anfahren. Ich lasse mein Espresso stehen, laufe über den Bahnsteig und springe auf das erste Trittbrett, das sich mir naht. Glücklich steige ich in den fahrenden Zug. Das hast du noch mal geschafft, denke ich. Ich zünde mir eine Zigarette an und gehe zufrieden zu meinem Wagen durch, der hinten sein muss. Doch plötzlich stehe ich vor einer Glaswand und dahinter ist die Nacht und mein Kurswagen nach Triest ist nicht mehr da. Nur ein paar rote Lichter leuchten fern in der Dunkelheit. »Wo ist der Kurswagen nach Triest geblieben?« schreie ich. Ein paar Italiener sehen mich fassungslos an und ein Eisenbahner, der zufällig neben mir steht, sagt, »Roma!« »Habt ihr den Kurswagen abgehängt?« frage ich. Aber der Eisenbahner wiederholt, »Roma!« Und ich begreife, ich sitze in dem Express nach Rom und mein Kurswagen nach Triest ist stehen geblieben. Sie haben ihn unauffällig und für niemanden bemerkbar ausgekuppelt, abgehängt und mich damit endgültig aus meinem Kurswagen nach Triest hinaus und in den Express nach Rom hineinrangiert. Und mein Gepäck, mein Aufnahmegerät, mein Mantel, alles fährt nun nach Triest und ich fahre nach Rom. Die italienischen Eisenbahner sprechen in allen Sprachen der Welt mit mir und ich beschwöre sie, dass ich nicht nach Rom, sondern nach Triest will. Triest, sagen sie und schütteln die Köpfe. so werfen sie mich auf der nächsten Station hinaus und übergeben mich dem dortigen Bahnhofsvorstand. Das große italienische Telefonat beginnt. Sie telefonieren mit der gleichen Leidenschaft, mit der sie vorher rangiert haben. Nachts, spät nachts, komme ich in Görz an. Herrgott, denke ich, das ist nicht Triest, sondern Görz. Einmal eine österreichische Garnisons- und Militärerholungsstadt und jetzt die italienische Stadt Gorizia, hart an der jugoslawischen Grenze. Ich frage nach dem Bahnhof und plötzlich stehe ich vor Stacheldraht. Hinter dem Stacheldraht gehen ein paar jugoslawische Soldaten hin und her und vor dem Stacheldraht ein paar italienische Bersaglieri. Dort ist der Bahnhof, aber er ist unmittelbar vor dem Eingang mit Stacheldraht verbarrikadiert. Das Bahnhofsgebäude steht auf jugoslawischem Gebiet. Alle Zugänge zum Bahnhof aber befinden sich auf italienischem Territorium. Der Stacheldraht markiert die Grenze und niemand kann hinüber und herüber. Blödsinnige Grenzjung, denke ich und frage die Soldaten. Wer hat denn diese idiotische Grenze gezogen? Die Alliierten, sagte einer der Soldaten und sie lachten. Und sie erklären mir, dass ich vom Westbahnhof abfahren müsse, wenn ich nach Triest wolle. Auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes befindet sich ein riesiges Transparent. Mi gradimo socialism u Jugoslavi, steht dort in schwarzer Schrift auf weißem Grund. Wir wünschen den Sozialismus in Jugoslawien. Und ich denke, ich wünsche nach Triest zu kommen. Und der Sozialismus in Jugoslawien ist mir gleichgültig angesichts des Stacheldrahts, der mich von ihm trennt. Ich gehe zum Westbahnhof und steige müde und abgespannt in einen Zug nach Triest. Monfalcone, Grenzstation des unter alliierter Kontrolle stehenden Territoriums Triest. Wieder werden die Pässe kontrolliert. Diesmal sind schon Triestiner Beamte dabei. Dann rollt der Zug nach Triest hinein. Das Licht der Leuchttürme spielt über den Wassern der Adria und auf dem Bahnhof. Auf einem Abstellgleis steht mein Kurswagen nach Triest. Er steht einsam und verlassen da. Er ist doch angekommen, denke ich. Und ich bekomme mein Gepäck, meinen Mantel und die Verständigung ist einfach, denn hier in Triest spricht fast jeder Deutsch. Ich gehe müde in mein Hotel. Über der Stadt sind die blechernen Klänge der Rathausuhr. Am nächsten Vormittag gehe ich mit dem Aufnahmegerät durch die Stadt und am Hafen entlang. Ich warte, dass etwas geschieht. Aber es geschieht nichts. Der Hafen ist leer. Ein paar Fischerboote und drüben ein Dampfer, der am Schornstein das venezianische Wappen trägt. Triest, ein heißer Boden, hat mir jemand gesagt. Aber ich finde es ausgesprochen öde und langweilig. Da sehe ich einen amerikanischen Truppentransporter. Er liegt vor mir am Quai der Stazione Maritima, ein graues, feldgraues Victory-Schiff. Es ist voll besetzt mit winkenden und rufenden Soldaten. Unten am Quai stehen Triestiner Mädchen und sie winken und rufen ebenfalls. Hinauf zu dem Transporter und hinauf zu den Soldaten und Matrosen, die ihre weißen Käppis auf der Kommandobrücke schwenken. Eine Militärkapelle hat vor dem Schiff am Quai Aufstellung genommen. Die Militärmusiker, ausgerichtet einer hinter dem anderen, und sie spielen Märsche und Liebeslieder und die Soldaten oben an der Reling und die Mädchen unten am Quai singen und summen mit. Ich sehe Taschentücher, Tränen und ich renne durch das offene Tor an den amerikanischen Militärpolizisten vorbei, stelle mich neben den Kapellmeister und halte mir ein Mikrofon den blasenden Militärmusikern hin. Die Mädchen winken und schreien. Es sind Mädchen aus Triest und die Triestiner nennen sie zum Unterschied von den anderen Signorina statt Signorina. Das E unterscheidet sie von den Mädchen, die ohne Besatzungssoldaten auskommen. Alle 4 Wochen wechseln die amerikanischen Soldaten und alle 4 Wochen wechseln auch die Mädchen ihre Verehrer. Welch ein Umsatz an Verehrern, denke ich. Tja, hier musste ich die Aufnahme abbrechen, leider, denn es kommen 2 Militärpolizisten auf mich zu. Sie sehen aus wie alle amerikanischen Militärpolizisten in aller Welt. Verantwortungsbewusste, harte, etwas zu harte Gesichter. Ihre Stahlhelme glänzen wie poliert und ihre Augen fixieren mich, als sei ich ein Spion. Alle sehen mich jetzt an, die Matrosen und Soldaten an der Reling des Truppentransporters und das neugierige Publikum. Auch die Mädchen haben mir ihre geschminkten Gesichter zugewandt. Ich versuche, den Militärpolizisten eine Erklärung zu geben, warum ich dem Kapellmeister das Mikrofon unter die Nase gehalten habe. Aber sie fragen, have you permission? Und ich habe keinen amerikanischen Stempel auf meinen Papieren. Wo ist Stempel? Fragen sie. Und dann schreien sie, Jeep, Jeep! Und ich sehe den Jeep auf mich zukommen, mitten durch die winkende Menge. Die Kapelle beginnt ein Abschiedslied zu spielen und ich sitze im Jeep, flankiert von zwei Militärpolizisten, deren Kinnladen von den Lederriemen ihrer Helme zusammengepresst werden. Und der Jeep rast von dem Quai weg in die Straßen von Triest hinein. Have you permission? Nein, ich hatte keine Permission. Keine Permission, nein. Und da ist die amerikanische Militärregierung. Schreibtische, Schreibtische. Und dahinter amerikanische Offiziere. Gelangweilt und misstrauisch verhören sie mich. Gestern noch war da das große italienische Telefonat und jetzt beginnt das endlose amerikanische Telefonieren. Die italienischen Beamten telefonierten mit Leidenschaft. Die amerikanischen telefonieren mit schlecht verborgener Langeweile. Ich gehe von Büro zu Büro, an einer Unzahl von Schreibtischen vorbei, von einem Offizier zum anderen. Aber niemand ist zuständig. Sie haben mir mein Gerät genommen und ich scheine für Sie ein sonderbarer Fall zu sein. Triest, ein heißer Boden, hat da jemand gesagt. Sollte es doch ein heißer Boden sein? Es wird Nachmittag und endlich sitze ich in dem Büro des Informationschefs der alliierten Militärregierung. Es ist ein englischer Major. Hinter seinem Kopf hängt ein Bild der Königin Elisabeth an der Wand. Ein bunter, nicht sehr guter Druck. Eine ganze Stunde lang habe ich ihretwegen telefonieren müssen, sagt der Major. Sie bringen ja ganz Triest durcheinander. Aber er ist liebenswürdig und freundlich und gibt mir alle Papiere, die ich brauche. Sie sind alle gestempelt und ich freue mich über die Stempel. Und der Major lacht, als ich es ihm sage. Herr Major, frage ich, macht sich auch hier in Triest eine Entspannung in den Beziehungen zu der jugoslawischen Militärregierung bemerkbar, seitdem Tito umgeschwenkt ist? Er lacht wieder und es ist das Lachen eines englischen Majors. Ich weiß nicht. Früher habe ich mit meinem jugoslawischen Kollegen drüben in der B-Zone 3-mal im Monat telefoniert und jetzt telefonieren wir nur noch 1-mal im Monat. Das ist alles, was ich weiß. Eine typisch englische Antwort, denke ich. Und ich denke, A- und B-Zone Triest, welch ein Unsinn. Die A-Zone mit einer alliierten Militärregierung und italienischen oder italienfreundlichen Beamten und die B-Zone unter einer jugoslawischen Militärregierung mit jugoslawischen Beamten und dazwischen die Zonengrenze, wie zwischen Ost- und Westdeutschland. Es ist spät, als ich in mein Albergo komme. Es ist ein kleines Albergo. Die Portiers sprechen fließend Deutsch, aber mehr habsburgisch als deutsch. Und es erscheint mir, als seien auch die 500 Jahre Habsburger Herrschaft hier noch nicht vergangen. Triest. Bis ins 14. Jahrhundert hinein venezianisch, dann bis 1918 habsburgisch, dann 25 Jahre italienisch und jetzt aufgeteilt in A- und B-Zone. Jugoslawisch, italienisch, kroatisch, slowenisch, österreichisch. Und kaum ein Triestiner, der nicht von allem ein wenig Blut in den Adern hat. 1000 Überschneidungen zwischen den Völkern und deshalb Sehnsüchte nach allen Seiten hin. Aber die Liebeslieder sind geblieben. Die Triestiner Liebeslieder in allen Sprachen. Der habsburgisch sprechende Portier macht mich darauf aufmerksam, dass zahlreiche Anrufe gekommen sind. Und er übergibt mir 2 Memoranden politischer Parteien, ein paar Visitenkarten und plötzlich beginnt es unter mir zu knistern. Der heiße politische Boden, auf dem ich hier stehe, wird lebendig. Es hat sich rumgesprochen, dass wir hier sind. Von der alliierten Militärregierung bis in alle Parteien hinein. Kurswagen Triest, denke ich. Wohin geht der politische Kurs dieser Stadt? Kurswagen Triest, abgehängt, auf ein Nebengleis geschoben, wieder an einen Express angehängt und immer umwittert von Gefahren. Welcher Zug wird der nächste sein? Wissen es die Triestiner und werden sie noch gefragt? Sie sind vorsichtig, äußerst vorsichtig, so als lebten sie in einer Diktatur. Auch der Fremdendirektor der Stadt schweigt sich aus. Er ist quecksilbrig und lebendig, aber in seinen Reden zeigen sich keine Probleme der Stadt, keine Gegnerschaft der Parteien, kein Kampf um Triest. Es ist, als sei alles klar und ordentlich geregelt und als gäbe es nur Italien und nichts als Italien. Wir haben eine Pforte nach Italien. Also unsere Sonntagsausflüge, unsere Ziele sind heute Grado, Aquileia. Die Grenzziehung sei unsinnig, sagt er. Aber dann weicht er meinen Fragen aus. Er fährt mich hinaus in die Likörfabrik Stock. Der Generaldirektor der Fabrik begleitet mich durch die Fabrikräume. Klein, beweglich, schwarz. Auch er ein Österreicher, denke ich. Vielleicht mit einer italienischen Mutter. Und er ist für Italien. Die Produktionskapazität unserer Fabrik ist in der Nachkriegszeit um ungefähr 50% vergrößert worden, um den italienischen Markt beliefern zu können. Die Fabrik in Freihafen, die vollständig durch Bombenangriffe zerstört wurde, ist wieder aufgebaut worden, größer wie früher, und exportiert heute in alle Länder der Welt. Die Triestiner Industriellen haben Vertrauen in die Zukunft und sind trotz aller politischen Schwierigkeiten am Platz geblieben und haben ihre Fabriken noch wesentlich vergrößert. Das also ist die italienische Partei. Triest muss zu Italien, wir Industrielle brauchen den großen Wirtschaftsraum, in einem Freistaat würden wir zugrunde gehen. Und Jugoslawien? Sie haben uns unsere Fabriken gestohlen, unsere Patente, unsere Namen und produzieren jetzt unter dem Namen Stock auch ihren Likör. Sie sind untragbar für uns, für alle Triestiner Industriellen. Und ich gehe hinter dem Generaldirektor her durch die Fabrikräume, in denen nur Frauen arbeiten. Die Fließbänder laufen. Und es erscheint mir im Augenblick, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit für Triest als die Argumente der italienischen Partei. Triest zu Italien und damit auch hier das Ende der Kleinstaaterei. Aber da sind die Slowenen, deren Siedlungen sich über den ganzen Karst um die Stadt herum und bis in die Stadt hineinziehen. Was soll aus ihnen werden, wenn Italien Triest bekäme? Und plötzlich erscheint mir alles schwierig und unentwirrbar. Dies, denke ich, erfordert ein politisches und diplomatisches Meisterstück. Ich gehe allein über den Marktplatz und auf den üppigen Ständen liegt das Obst aus der jugoslawischen B-Zone. Kirschen aus Porto Rose und Erdbeeren aus Pirano sind hier, wie man sagt, billiger als drüben. Und die Marktfrauen schreien. Also gibt es noch Handelsbeziehungen zwischen den Zonen. Doch da ist das Haus des Lloyd Triestino. Einmal die viertgrößte Reederei der Welt, einmal die Reederei der Adria und des Mittelmeers. Und jetzt? Habsburg ist 1918 gegangen und ein paar Kinder spielen auf der Piazza Unità vor dem palastähnlichen Haus. Die Uhr schlägt dahinter und die beiden Männer, die sie schlagen, heißen im Volksmund auch bei den Italienern Jakese und Mikese, zwei slowenische Namen. Aber der Kapitän Kosulic, Generaldirektor des Lloyd Triestino, sieht wie ein Hamburger Kapitän aus und er spricht fließend Deutsch. Über Triest und seine Lebensfunktionen zu sprechen, ohne dabei an das Meer zu denken, wäre ebenso ungewöhnlich, als wenn einer über München sprechen wollte, ohne zugleich an das Münchener Bier zu denken. Triest und sein Meer sind seit jeher zwei unzertrennliche Begriffe gewesen, die man nicht gut erfassen kann, ohne seine Gedanken an den Lloyd Triestino zu knüpfen. Einmal hatten wir 80 Einheiten, sagt er, und heute 8. Einmal, aber ich erfahre auch von ihm nicht, was seine Ansicht ist. Italien, Jugoslawien, Österreich oder Freistaat, Europa, sagt er. Europa, denke ich. Angesichts der noch ausständigen Normalisierung der europäischen Lage und der leider noch unsicheren Zukunft bleibt nur noch der Wunsch, es mögen früher oder später die Menschen auch auf dem wirtschaftlichen Gebiete den Weg zu Verständnis finden, dies auch im Sinne der derzeitigen Anstrengungen und Anregungen für die Einheit der europäischen Völker. Vor dem Fenster seines Büros liegt die Adria. Die Kosulitschs, hat mir jemand gesagt, wurden einmal die Piraten der Adria genannt. Doch der Kapitän lacht und seine Berater stehen um ihn herum und verhindern, dass er mehr sagt, als er hier denken darf. Er hat den ganzen Morgen über gefischt und statt 100 Makrelen nur 7 gefangen. Und es scheint ihm heute mit den Makrelen wie mit seinen Schiffen ergangen zu sein. Er sieht mit mir zum Fenster hinaus auf den Hafen, in dem sich außer ein paar Fischerbooten aus Neapel, die hier Makrelen fischen, keine Schiffe befinden. Einmal, 40 Jahre zuvor, der Hafen Österreichs, dicht gedrängt voll Schiffen, der größte Umschlagplatz der Adria. Und jetzt? Das Gras wächst an den Molen, sagen die Triestiner. Doch Kapitän Kosulitsch dreht sich zu mir um und sagt, die verdammten Biester, die Makrelen, sie wollten nicht. Und dann? Die gegenwärtigen Schwierigkeiten sind nämlich zweifacher Art. Politischer Art und wegen des Eisernen Vorhanges und wirtschaftlicher Art. Letztere sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, da die günstige geografische Lage Triest gegenüber dem zentraleuropäischen Hinterland durch künstliche herabgesetzte Tarife und andere Maßnahmen unwirksam gemacht wird. Ich frage mich, warum sollen Güter aus dem Lande X auf einen dreimal so langen Wege verfrachtet werden, wenn die Möglichkeit besteht, sich eines dreimal kürzeren Weges zu bedienen? Freie Wirtschaft, Herr Kapitän, sage ich, jedem das Seine. Ja, ja, antwortet er, man sollte sich trotzdem einigen. Und er kommt wieder auf die Makrelen zu sprechen, die nicht beißen wollten. Er ist gewitzt und witzig und ich begreife. Das natürliche Handelshinterland für Triest ist Österreich, Ungarn, Süddeutschland. Und was Kapitän Kosulitsch fehlt, sind Passagiere und Frachten aus Wien, Budapest, München. Das ist es, was ihm fehlt. Aber da ist die Politik und Kapitän Kosulitsch spricht nicht über Politik, es sei denn über Europa. Denn für Europa sind alle. Langsam gehe ich die breiten Freitreppen des Lloyd Triestino hinunter. Habsburgisch alles, das ganze Gebäude. Auf der Piazza Unità wehen an zwei hohen Fahnenmasten die Fahnen von Triest, die weiße Hellebarde im roten Feld. Und auf dem Weg zum San Giusto, an dem alten römischen Triumphbogen, der aus der Mauer eines Hauses springt, in dem einmal Ricarda Huch gewohnt haben soll, singt eine Amsel in ihrem Vogelkasten. Sie ist aufgeregt und singt schreiend, als wolle sie Triest verteidigen. San Giusto, der Berg, den die Triestiner Nationalhymne feiert. Viva San Giusto! Es klingt, als sänge auch die Amsel Viva San Giusto. Aber ich höre die Nationalhymne zum ersten Mal im Café degli Specchi, das neu eröffnet wird, nachdem es von den Amerikanern geräumt und freigegeben wurde. Viva San Giusto! Festlich gekleidete Menschen drängen sich vor der Eingangstür, bis der Bürgermeister von Triest erscheint und das grün-weiß-rote Band, das quer vor der Eingangstür gespannt ist, zerschneidet und den Weg ins Café freigibt. Blumenkörbe mit den italienischen Farben. Und doch, als die Kapelle des Cafés die Triestiner Nationalhymne zu spielen beginnt, stehen alle auf, stehen und klatschen. Aber dann, Als die italienische Nationalhymne folgt, setzen sich viele wieder hin. Ostentativ, wie es mir vorkommt. Und bei den folgenden englischen und amerikanischen Hymnen trinken sie bereits gleichgültig ihren Kaffee oder ihre Aperitifs. Freistaat Triest, ein Traum vieler Triestiner, verbürgt in den Friedensverträgen von 1947 und doch noch nicht verwirklicht. Und vielleicht im Spiel der großen Politik schon wieder aufgegeben. Ein älterer, schon stark ergrauter Mann erwartet mich abends in meinem Albergo. Ich bin Journalist, sagt er. Und er spricht flüsternd, fast beschwörend zu mir und macht mich darauf aufmerksam, dass ich mit den Führern der politischen Freiheitsparteien sprechen müsste. Was für Freiheitsparteien, frage ich. Oh, sagt er, es gibt viele Freiheitsparteien. Den Triestiner Block, die Freiheitsfront, die unabhängigen Slowenen. Alle kämpfen für den Freistaat Triest. Und als er mich verlässt, beugt er sich vor und flüstert: Denken Sie daran, Bismarck hat einmal gesagt, Triest, die Schwertspitze Deutschlands. Ich bleibe verwirrt zurück. Von welchem Deutschland hat er gesprochen? Von dem Deutschland von gestern? Ich denke an Berlin, an die Ostzone. Das sind unsere Sorgen. Aber Triest und gleich eine Schwertspitze? Gegen wen, denke ich, und für was? Schwertspitzen sind mir unsympathisch, besonders wenn sie pathetisch gebraucht werden. Aber ich mache mich doch am nächsten Tag zu dem Führer des Triestiner Blocks, Mario Stocker, auf, der mich in seinem Anwaltsbüro empfängt. Ich sehe, er hat sich auf diese Stunde vorbereitet. Er ist schmal und hager und spricht ohne Unterbrechung. Triest den Triestinern, ich bin österreichischer Offizier, sagt er, ehemaliger natürlich, meine Mutter ist eine Italienerin. Und hinter seinem schmalen Kopf leuchtet in roten Farben das Bildnis Dantes. Und er spricht. Stocker spricht. Der Triester Block ist eine aus Anhängern italienischer Zunge gebildete politische Bewegung, welche die Einhaltung des von den verbündeten Mächten im Jahre 1947 abgeschlossenen und in Kraft getretenen Friedensvertrages verlangt. Die Durchführung dieses Vertrages in Bezug auf das Triester Territorium befindet sich noch im Anfangsstadium, insofern der Sicherheitsrat der Vereinigten Nationen den Gouverneur nicht ernannt hat, weshalb das Gebiet unterdessen, wie es im Vertrage vorgesehen ist, von den Kommanden der Besatzungstruppen in den betreffenden zwei Zonen verwaltet wird. Die Amerikaner werden Triest nicht eher aufgeben, ehe sie nicht Österreich verlassen, sagt er. Dann erst wird die Frage Triest akut. Aber bis dahin muss der Freistaat Triest gebildet sein. Wir brauchen unsere Selbstständigkeit. Italien will die Stadt Triest aus Prestige gründen. Aber es wird uns verkommen lassen, denn es braucht den Hafen nicht, der nur eine leidige Konkurrenz der eigenen Häfen sein kann. Und Stocker spricht. Die Rückgabe Triests an Italien ist überdies auch geschichtlich nicht begründet, weil die Stadt 535 Jahre Österreich und nur in dem Zeitabschnitt zwischen den beiden Weltkriegen etwa über 20 Jahren Italien angehört hat. Wirtschaftlich ist Triest engstens an sein Hinterland gebunden, denn 75% seines Handels verdankt es Österreich. Die sogenannte Mutterliebe Italiens zu Triest ist reine Propaganda, um wohlerwogene materielle und politische Interessen zu verkleiden. Der Besitz Triests würde Italien die wirtschaftliche Kontrolle einer Stadt sichern, die andernfalls zu einem gefährlichen Konkurrenten seiner Hafenstädte, besonders an der Adria, werden könnte. Der Friedensvertrag von 1947, in dem uns die Alliierten den Freistaat versprochen haben, muss eingehalten werden, sagt er. Und wie wäre es bei einer freien Wahl, frage ich. Die Mehrheit dieses Gebietes würde für ein freies Triest stimmen, sagt er. Auch drüben in der B-Zone? Dort erst recht, antwortet Mario Stocker. Und er zählt die Schiffe auf, die Triest an Italien verloren hat. Und plötzlich erscheint es mir, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit als den Freistaat Triest. Gestern aber erschien mir das italienische Argument als das einzig richtige. Wie viele Argumente gibt es in dieser Stadt? Wie viele Argumente, die für den Außenstehenden richtig erscheinen? Ich gehe durch den Freihafen von Triest. Ein Triestiner Frachter löscht Getreide aus Argentinien. Irgendwo wird Holz umgeladen und ein deutscher Frachter, ein Trampschiff aus Hamburg, lädt Düngemittel für Ägypten. Der Kapitän des deutschen Frachters schreit von der Brücke zu mir runter: Wie geht's dem Adenauer? Und der erste Offizier erzählt, sie hätten Weizen von Schweden nach Fiume gebracht. Da war was los in Fiume, sagt er. Aber der Freihafen ist leer. Früher, sagt mein Begleiter, luden hier täglich 20 bis 30 Schiffe um, aber jetzt geht alles nach Genua. Die Italiener haben kein Interesse an unserem Hafen. Aber, antworte ich, sie wollen doch die Stadt haben. Das ist etwas anderes, das ist Politik, Prestige. Und mein Begleiter schüttelt den Kopf und schweigt. Wer hat recht? Mario Stocca, der für ein freies Triest kämpft, oder Generaldirektor Wagner, der sich um den Anschluss an Italien bemüht, oder Kapitän Kosulic, der vorsichtig von Europa und einer europäischen Lösung spricht. Doch da sind noch die Kommunisten. 30.000 Wahlstimmen unter ihrem Führer Vidale, der an dem Trotzki-Mord beteiligt gewesen sein soll. In Triest sind sie für den Freistaat Triest und in Italien sehr viel opportunistischer für eine italienische Lösung. Und die Frage Triest ist für sie nur eine Frage der Taktik. Und da sind die Slowenen. Aber auch sie spalten sich in zwei Parteien auf. Die einen sind für Tito und für Jugoslawien und die anderen, die unabhängigen Slowenen, sind für den Freistaat Triest. Ihr Führer Angeletto hat eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Münchner Oberbürgermeister Wimmer. Angeletto spricht leise, verhalten, ist friedlich und wünscht eine friedliche Lösung. Der slowenische demokratische Verband ist der Ausdruck der Bewegung der Slowenen und Kroaten des freien Territoriums von Triest, aufgebaut auf demokratischen Grundsätzen, so wie sie von der westlichen Welt verstanden werden. Alle Slowenen und Kroaten sind für die Respektierung des Friedensvertrages mit Italien, für die Unabhängigkeit und den Ausbau des freien Territoriums. Vier Fünftel des Territoriums, das ganze sogenannte Land, ist seit über 13 Jahrhunderten von Slowenen und Kroaten bewohnt. Und während Angeletto, der Führer der unabhängigen Slowenen, vor mir sitzt und spricht, denke ich, es sind Italiener, Österreicher, Kroaten, Slowenen. Und während in den Cafés immer noch die alten Wiener Walzer erklingen, singt das Volk von Triest die alten Lieder in italienischer und slowenischer Sprache. Das Lied von der Bora, jenem Wind, der von dem Karst herunterkommt und von einer ungalanten Heftigkeit gegenüber den Triestiner Damen ist. Ich gehe durch die Ölraffinerie von Aquila. Ein junger, lebhafter Ingenieur, der fließend Deutsch spricht, begleitet mich. Es ist ihm verboten, mir andere Auskünfte zu geben als rein technische. Warum ist es ihm verboten? Ich würde mich gern mit ihm über das Problem Triest unterhalten. Aber er schweigt. Das Öl kommt vom Hafen herauf, läuft durch die dicken Rohre und die Maschinen arbeiten. Doch der junge Ingenieur lacht und schweigt. Überall arbeiten junge, sehr junge Ingenieure. Sie haben in Padua oder sonst wo in Italien studiert, aber es sind Triestiner. Die Ölraffinerie, im Kriege total zerstört, wurde mit Marshallgeldern wieder aufgebaut, moderner und besser als sie vorher war. Und wem gehört sie jetzt? Den Aktionären, sagt der junge Ingenieur. Zum größten Teil Fiat. Also doch Italien. Aber der Ingenieur lächelt und schweigt. Fiat, denke ich. Das ist amerikanisches Kapital. Hier wird gearbeitet, aber auf der Werft von San Marco liegen nur zwei Schiffe auf Stapel. Ein Passagierdampfer für Indonesien und ein Tanker für Triest. Wir haben keine Aufträge, sagt mir der Werftmeister. Und Italien, frage ich, lässt Italien hier keine Schiffe bauen? Italien baut auf seinen eigenen Werften billiger als hier, sagt der Werftmeister. Und auch er sagt nicht mehr als dies und lässt mich stehen, als die Sirenen die Mittagszeit ausrufen. San Marco, einmal die große Werft der Habsburger und jetzt, so scheint es mir, ein wenig veraltet, ohne volle Beschäftigung. Wer wird morgen hier seine Schiffe bauen? Die Italiener, die Jugoslawen, die Triestiner? Das ist also die A-Zone Triest. Alliierte Militärregierung, darunter italienische Wirtschaftsbeamte, die von den Triestinern die 21 Apostel genannt werden, und darunter der Bürgermeister, der Senat, das Volk von Triest und Polizei. Unendlich viel Polizei. Sie tragen blaue Uniform und auf dem rechten Oberarm das Triestiner Wappen mit der weißen Hellebarde auf rotem Grund. 7000 Mann Polizei. Vorgesehen einmal für die gesamte Zone und jetzt auf die A-Zone beschränkt. Und so stehen sie und regeln den Verkehr, auch dort, wo nichts zu regeln ist. 3, 4, 5 Polizisten und einer passt anscheinend immer auf, dass der andere es richtig macht. Doch der Verkehr ist gleich dem Verkehr in einer deutschen Provinzstadt. Und nur die großen amerikanischen Wagen haben es schwer in den engen Straßen und bereiten den Polizisten Schwierigkeiten. A-Zone Triest, umgeben von jugoslawischen Grenzen. Aber niemand sagt mir, dass es in der A-Zone Triest eine jugoslawische Mission gibt. Ich erfahre es trotzdem und dort wird alles für mich so geregelt, dass ich am nächsten Morgen hinaus in die B-Zone fahren kann. Es ist 7 Uhr morgens. Der Hafen ist, bis auf ein paar Fischerboote und jenem venezianischen Dampfer, der drüben immer noch am Kai liegt, leer. Ein braun-rot-gelbes Segel treibt draußen über die stille Adria. Der jugoslawische Dampfer, der in die B-Zone fährt, rußt und pustet dicken Qualm aus seinem zu großen Schornstein. Vor den Triestiner und italienischen Zollbeamten drängen sich die Frauen, unzählige Frauen. Sie werden durchsucht und während der Durchsuchung zeigen sie ihre Kennkarten vor, die ihnen den Übertritt von der A- in die B-Zone und umgekehrt gestatten. Es ist wie an einer Grenze zwischen großen Nationen. Arme Frauen, denke ich. Aber es kommt noch schlimmer. Der Dampfer fährt nach Capodistria, dem Sitz der jugoslawischen Militärregierung in der B-Zone Triest. Er pustet sich rußend an der Küste entlang. Nach einer Dreiviertelstunde kommt er in Capodistria, einer kleinen Hafenstadt, an. Die Landungsbrücke ist von jugoslawischen Polizei- und Zollbeamten abgesperrt. Die Passagiere des Dampfers teilen sich. Die Frauen gehen auf die eine Seite und die Männer auf die andere. Warum tun sie das, denke ich? Und ich stelle mich bei den Frauen an. Aber die Frauen schreien und weisen mich zur anderen Seite, auf der die Männer stehen. Plötzlich kommt ein Zollbeamter auf mich zu und fragt, Passport? Und ich nicke mit dem Kopf. Er führt mich von der wartenden Menge fort ins Zollhaus. Dort erwartet mich ein Beamter der jugoslawischen Militärregierung. Aber ich sehe noch, was geschieht. Die Frauen gehen durch einen kleinen Raum, heben ihre Röcke und werden bis auf die Haut durchsucht. Ich finde es menschenunwürdig und frage den Beamten der jugoslawischen Militärregierung danach. Geld, sagt er, sie schmuggeln Geld? Wie zwischen der Ost- und Westzone vor 2 Jahren in Deutschland, denke ich. Nur alles auf einen viel kleineren Raum beschränkt. Jede Zone hat ihr eigenes Geld, die Nare hier und ihre drüben hat ihre eigene Verwaltung, ihre eigene Politik und doch gehört alles zu Triest. Ich sehe, wie schlecht der Beamte der jugoslawischen Militärregierung gekleidet ist und plötzlich fällt mir auf, dass alle hier sehr viel schlechter gekleidet sind als drüben in der A-Zone. Ich gehe hinter dem Beamten her durch Capodistria, die Straße zum Gebäude der Militärregierung hinauf. Capodistria, eine kleine Stadt. Und auch hier überall venezianische Überlieferungen, wie an der ganzen Küste um Triest. Der Marktplatz in venezianischem Stil, klein, winzig, pittoresk und überall wird gebaut. Weißer Staub auf den Straßen, weißer Baustaub in der Luft. Ich denke an das Transparent auf dem Bahnhof von Görz. Wir wünschen den Sozialismus in Jugoslawien. Hier aber ist nicht Jugoslawien, sondern die B-Zone Triest. Und doch das gleiche System wie in ganz Jugoslawien. Warum? Wenn man doch den Freistaat Triest will, der wohl kaum sozialistisch sein wird. Ich frage den Informationschef der jugoslawischen Militärregierung danach. Jenen Mann, mit dem der englische Major drüben früher dreimal im Monat telefonierte und jetzt nur noch einmal im Monat. Er ist jung, vital, sieht fast wie ein Boxer aus. Slibowitz steht auf dem Tisch, aber der Informationschef trinkt nicht. Sie können hier jeden fragen. Alles ist hier für Tito. Bei der Wahl waren es 95%, sagt er. Und ich denke, was hat das mit Triest zu tun? 95%, denke ich. Das ist um 35% zu hoch, um noch glaubwürdig zu sein. Und ich frage, wie wäre es bei einer freien Wahl? Würden die Bewohner der B-Zone für einen Freistaat Triest stimmen? Aber der Informationschef weicht mir aus. Alles ist hier für Jugoslawien, sagt er. Und außerdem hat sich Tito für einen Freistaat mit einem zwischen Jugoslawien und Italien wechselnden Gouverneur ausgesprochen. Aber Sie können jeden hier fragen. Fragen Sie doch selbst. Ich verlasse das Gebäude der Militärregierung und gehe in die flimmernde Sonne hinaus. Vor mir an einer Mauer steht groß mit weißer Kalkschrift: Triest ist unser. 10.000 jugoslawische Kämpfer fielen für Triest. Triest gehört uns. Der erste, den ich frage, ist ein Slowene. Und er sagt: Alles hinauswerfen aus Triest, die Amerikaner, die Engländer, die Italiener und die Jugoslawen. Und dann ein Freistaat Triest, der uns allein gehört, dann wird es gut gehen. Porto Rose, Hafen der Rosen. Einmal das Bad der Triestiner. Und jetzt? Im Garten der Armee spielt eine Militärkapelle am Vorabend zu Titos Geburtstag. Garten der Armee. Grotten, Kieswege, eine Kegelbahn, jugoslawische Offiziere mit ihren Frauen. Aber im Palasthotel von Porto Rose tanzt eine schwedische Reisegesellschaft bayerische Schnaderhüpfel und Rasper. Lässt sich Solveigs Lied vorspielen? Und Tosca, und es blitzten die Sterne, und die Schweden singen mit. Im Garten der Armee sitzen die Einheimischen auf Holzbänken vor dem Musikpavillon und hören Haydn, Boileau und slowenische Komponisten. Hotel sitzen die Gäste in Clubsesseln und die Schweden singen Lieder aus ihrer Heimat und loben vor dem Hoteldirektor den Lebensstandard in Jugoslawien und sagen, er sei gleich dem schwedischen Lebensstandard. Arme Schweden, denke ich. Und ich sehe in der großen Hotelhalle den Polizeichefs der beiden Zonen zu, die dort in einer Ecke tagen und sich über die kriminellen Elemente in den beiden Zonen unterhalten. Welch ein Wunder, denke ich, man unterhält sich also noch? Aber nur auf dem Gebiet der Kriminalität, sagt der Kenner zu mir, den ich danach frage. Es sind ein englischer, ein amerikanischer, ein italienischer und ein jugoslawischer Polizeioffizier. Und der jugoslawische Polizeioffizier hebt immer wieder das Glas und sie trinken gemeinsam und die Gläser werden wieder mit Slivovitz nachgefüllt. Ich sehe, wie sie der Slivovitz langsam die wachsende Kriminalität in und um Triest vergessen lässt. Ich fahre an der Küste entlang nach Umag. Überall wird gebaut, gebaut, gebaut. Neue Schulen, neue Bäder, neue Hotels. Die Terra Rossa ist weiß gepudert von Staub. Ich esse in dem neu eröffneten Hotel Beograd, unmittelbar an der Küste, und lasse mir von dem Direktor des Hotels die Einrichtungen zeigen. Alles ist neu, modern und die Preise sind unwahrscheinlich niedrig. Ich frage mich, wie dieses Hotelsystem funktioniert. Und der Direktor, ein Kroate, dessen Mutter eine Wienerin war, erklärt mir: Wir machen uns untereinander Konkurrenz. Alle Hotels in der B-Zone. Jedes Hotel untersteht einer Gemeinde. Und so konkurrieren wir miteinander und alle zusammen machen wir der A-Zone und ihrer fremden Industrie Konkurrenz. Eine gefährliche Konkurrenz für drüben, denke ich. Und mir fällt der bewegliche und liebenswerte Fremdendirektor der A-Zone ein, der eine schwere Zukunft haben wird, wenn es Schule macht, dass die Triestiner nach Umag fahren, um dort ihren Hummer billiger zu essen. Auch die jetzige B-Zone war ein Ausflugsziel Porto Rose und Capodistria. Heute ist ein bisschen schwer, dort zu gehen. Wir bauen noch 4 Hotels, allein hier in der Gegend, sagt der kroatische Direktor des Hotels Beograd. Und das Geld, frage ich, woher kommt das Geld? Die B-Zone ist doch nicht reich genug dazu. Der Direktor lächelt. Kredit der jugoslawischen Regierung, sagt er. Und wenn sie unrentabel arbeiten, dann gibt es den sogenannten sozialistischen Konkurs. Der Direktor und alle Beamten werden entlassen und müssen als Kellner, Portier und einfache Arbeiter wieder von vorn anfangen. Sozialistischer Konkurs, ein neues Wort für mich. Und der Satz des Direktors, Kredit der jugoslawischen Regierung, geht mir noch nach, als ich schon in Pirano bin. Was sollen diese riesigen Kredite und Investitionen, wenn man morgen die B-Zone an ein freies Triest herausgeben muss? Und ich denke, die Jugoslawen treiben die gleiche Investitionspolitik mit den gleichen politischen Zielen, wie sie die Italiener drüben betreiben. Und alles erscheint mir unentwirrbarer denn je. Aber in Pirano, einer typisch italienischen Hafenstadt, jagen die Schwalben über das Wasser, treiben die Fischerboote aufs Meer hinaus und ist die Kirche überfüllt. Der große Engel auf der Kirche von Pirano hebt immer noch seine Hände segnend über die Stadt und dreht sich nach dem Wind, denn er ist innen hohl und seine Flügel dienen als Wetterfahne. Und nur die Glocken sind nicht mehr da. Sie wurden von Mussolini entfernt, für den Abessinienkrieg eingeschmolzen. Und als Ersatz bekamen die Piraner eine Schallplatte mit den Glocken vom Petersdom in Rom. Ich gehe zur Radiostation von Capodistria hinüber. Eine merkwürdige Radiostation mit einem Studio, 6000 Hörern und mit 3 Sprachabteilungen. Eine für den kroatischen Teil der Bevölkerung, eine für den italienischen Teil und eine für den slowenischen Bevölkerungsteil. Vielleicht der kleinste Sender der Welt, ich weiß es nicht. Sie spielen mir slowenische und im Triestiner Dialekt gesungene Volkslieder aus Istrien vor und aus ihnen kann man erkennen, wie eng diese B-Zone immer und zu allen Zeiten mit der Stadt Triest verbunden war. In allen Liebesliedern liebten und heirateten die slowenischen Mädchen in die Stadt Triest hinein. So ist es heute und so war es damals, zur Zeit Österreichs, als die Banda, die Militärkapelle, durch Triest zog. Come va già bene, la banda La banda, ombra marcia al vento. La banda, la banda, ombra marcia al vento. La banda, la banda, ombra marcia al vento. La banda, la banda. Es ist Abend, als ich die B-Zone verlasse. Wieder werden vor mir die Frauen und die Männer bis auf die Haut untersucht. Wieder rußt der jugoslawische Dampfer seinen Qualm über die stille Adria hin. Auf der Piazza Unità schlägt die Uhr. Vor dem Café degli Specchi sitzen die gut gekleideten Kaffeehausbesucher und trinken ihre Aperitifs. Und die Triestiner Polizei regelt den Verkehr, den es zu dieser Zeit nicht mehr gibt. Der Fremdendirektor der Stadt Triest, dessen Sympathien Italien gehören, obwohl er es nie sagt, ist verzweifelt, als er erfährt, dass ich in der jugoslawischen B-Zone war. Und er sagt, in die B-Zone fährt man nicht. Sie wollen doch nicht etwa über die B-Zone schreiben? Und ich erfahre, dass er nicht weiß, was drüben geschieht, wie man drüben nicht weiß, was hier geschieht. Die Sterne kommen über dem Himmel von Triest raus, die Wellen schlagen gegen die Molen und es riecht nach getrockneten Fischen, nach Tank, Öl und Urin. Die Lichter der Leuchttürme spielen und vom San Giusto herab kommen die Klänge einer Tanzkapelle. Trieste mia spielen sie, oh mein Triest. Trieste mia, che nostalgia mi go lontan de ti. Ein faschistisches Lied aus einem faschistischen Film, haben die Jugoslawen drüben gesagt und die Nase gerümpft und so getan, als sei Italien auch heute noch faschistisch. So einfach ist alles, wenn man es vereinfacht. Col vecchio amor e dir che ancora te me vuol ben, te voglio ben. Es ist morgen, als ich Triest verlasse. Ich sehe aus meinem Kurswagen hinaus auf das Schloss Miramare, in dem der amerikanische Oberbefehlshaber wohnt, der sage zum Trotz, die behauptet, dass alle Personen eines unnatürlichen Todes sterben, die dieses Schloss bewohnen. Und der General will den Triestinern beweisen, dass echte Amerikaner nicht aufgrund von Sagen sterben. Und ich sehe das Schloss Duino, in dem Rilke seine Duineser Elegien schrieb, und in dem heute der englische OB wohnt. Und ich blicke auf Triest zurück, das sonnenbeschienen und sorgenbeladen an der Adria liegt. Sie hörten heute in den Archivschätzen die Sendung Kurswagen Triest aus dem Jahr 1953. Autor war der Schriftsteller Hans-Werner Richter. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.